Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du uns so, so, so, so sehr liebst. Und wir tauchen ein, immer tiefer in diese süße, in diese liebliche Gegenwart unseres Herrn und Gottes. Wir tauchen ein. Wir haben Gemeinschaft. Gemeinschaft mit diesem König aller Könige, mit dem Herrn aller Herren. Oh, Römer 9,32. Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Weißt du, Gott, der Vater, er liebt dich so unendlich. Er hat dich schon immer geliebt. Und weil er dich so sehr liebt und geliebt hat, hat er seinen Sohn Jesus für dich hingegeben. Ist Jesus für dich gestorben, damit der Zugang zu Gott wieder frei ist. Dass du am Herzen Gottes ruhen kannst. Dass du Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Dass du heilig und gerecht gemacht vor Gott stehen kannst. Und wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, wenn er der Herr deines Lebens ist, dann kannst du uneingeschränkte Gemeinschaft mit deinem Herrn und Gott haben. Und er zieht dich heute tiefer. Er zieht dich tiefer. Er zieht dich tiefer. Gegenwart. Lass alles los. Lass alles los. Lass alles los. Er hat dich dazu bestimmt, aus seiner Gegenwart zu leben, in ihm zu leben. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Gemeinschaft mit dir. Du bist sein geliebtes Kind. Er hat dich errettet. Er hat dich gerettet. Und du darfst zu ihm kommen. Und es ist so schön in seiner Gegenwart. Weißt du, er ist für dich gestorben, damit du in Gottes Gegenwart leben kannst. Damit du aus ihm heraus leben kannst. Und dein Leben gelingt, wenn du Gemeinschaft mit deinem Herrn und Gott hast. Setz ihn an die erste Stelle in deinem Leben. Nimm dir Zeit für Gemeinschaft mit ihm. So wie heute, wo du eintauchst in die Gegenwart Gottes. Setz das an die erste Stelle in deinem Leben. Gemeinschaft, Gemeinschaft mit deinem Gott. Und du wirst merken, wie dein Leben immer einfacher wird, wie du immer mehr erkennst, dass Gott für dich ist, dass er dich liebt, dass er dich so sehr liebt, dass er sich nach der Gemeinschaft mit dir sehnt, dass er dich beschenken will. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat und ihn für dich hingegeben hat, er will dir alles schenken aus der Gemeinschaft mit deinem Herrn und Gott heraus. Alles will er dir geben. Alles will er dir geben. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und wenn du sagst, Herr, ich bin bereit, heute einfach tiefer zu gehen. Ich will alles loslassen. Ich will keine Angst mehr haben, dir näher zu kommen. Ich will dir vertrauen. Dann streck einfach deine Hand aus. Und wenn du noch gar nie Ja zu Jesus gesagt hast, wenn du heute da bist und dich ausstreckst nach einer Begegnung mit ihm und ihn tiefer kennenlernen möchtest, dann komm nach vorne. Dann bete ich für dich, dass du Jesus tiefer kennenlernst. Oh, fürcht dich nicht. Da ist jemand, der zum ersten Mal da ist. Und du sehnst dich nach einer Begegnung Gottes. Du sehnst dich, die Liebe Gottes zu erfahren. Oh, du hast Umstände in deinem Leben und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Komm einfach her. Fürchte dich nicht. Wir sind hier in einem geschützten Raum. Gott will dir begegnen. Oh. Und alle anderen, die heute sagen, ich will tiefer gehen mit dir, Herr. Oh. Alle, die sagen, ich will tiefer gehen. Oh, danke, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen jetzt berührst. Du kennst jedes Herz. Du kennst jede Not. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass Ketten gesprengt werden. Danke, Herr, dass der Verstand zur Ruhe kommt. Danke, Herr, tiefere Gemeinschaft. Ich setze tiefere Gemeinschaft mit dir frei. Ich danke dir, Herr, dass du durch die Reihen gehst. Oh, du bist da, Herr. Du berührst jedes hungrige Herz. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass Wunder, Wunder geschehen. Wunder, Wunder, Wunder, Wunder. Tiefe Vereinigung mit dir. Wunder, Wunder. Oh, da, wo du gemeint hast, du hörst Gottes Stimme nicht. Du hörst sie jetzt. Die Ketten sind weggesprengt. Meine Schafe hören meine Stimme, hat Gott gesagt. Und du hörst seine Stimme. Er hat dich fähig gemacht zur Gemeinschaft mit ihm. Oh, danke. Und du hast Jesus noch nicht in deinem Herzen. Doch, ja. Und du sehnst dich nach dieser Berührung von ihm. Oh ja, danke, Herr. Segne diese Frau mit deiner Liebe. Ich danke dir, Herr, dass du ja deine Liebe zeigst, wie sehr du sie liebst. Dass Kummer und Sorgen gehen, Zweifel geht, Krankheit geht in Jesu Namen. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke. Thank you. Glory, glory, glory. Halleluja. Halleluja. Ich brauche ein bisschen mehr Saft. Halleluja. Danke, Jesus. Nehmt die Plätze ein. Halleluja. Wow. Es ist schon so dicht heute Morgen hier, du. Glory. Glory, schön, dass du da bist. Sag zu deinem Nachbarn, schön, dass du neben mir sitzt. Halleluja. Glory. Preist den Herrn. Ihr Lieben, ich glaube, wir müssen mal kurz ein bisschen auflockern. Deswegen kleiner Tipp, leih dir nie Geld von einem Optimisten. Warum? Er wird es immer zurückerwarten. Okay. Meine Frau beschwert sich immer, dass ich ihr nicht richtig zuhöre oder irgend so was Ähnliches. Okay, und noch eine kurze Story. Und zwar, ein Mann hat ein Blind Date mit einer Frau und der Abend verläuft todlangweilig. Er ist total gelangweilt. Aber zum Glück hat er für solche Fälle einen Freund beauftragt, dass er ihn mal zwischendurch auf dem Handy anruft und dann kann er rausgehen und kann dann vielleicht mit einer guten Ausrede zurückkommen. Also das Handy klingelt tatsächlich wie verabredet. Er geht raus mit dem Handy, kommt wieder zurück, setzt die betrübte Miene auf und sagt zu seinem Date, sagt er, oh, ich habe echt eine schlechte Nachricht, mein Großvater ist gerade gestorben. Daraufhin das Date, oh Gott sei Dank, wenn es nicht deiner gewesen wäre, dann hätte es meiner sein müssen. Okay, preist den Herrn. Halleluja. Gut, wie ich schon vor 2 Wochen gesagt habe, wenn ihr euch noch daran erinnert, Gott hat mein Herz in letzter Zeit sehr stark berührt mit seinem Herzen der Liebe bewegt. Und er hat mir gezeigt, ich soll über sein dreifaches Herz predigen, jetzt in diesen Wochen. Und dreifaches Herz ist so ein Bild, das hat Gott mir schon vor über 30 Jahren gegeben. Dieses Bild habe ich vor 30 Jahren habe ich in der Bibelschule das erste Mal darüber gelehrt, über dieses dreifache Herz Gottes. 3 Gruppen der Menschheit betreffen, die letztendlich alle 3 zusammengenommen die gesamte Menschheit bedeuten, nämlich zum einen Gottes Herz für das auserwählte Volk Israel. Das ist die erste Offenbarung des Herzens Gottes, das seiner Liebe an die Menschheit war zu seinem auserwählten Volk Israel. Und daran hat sich auch nichts geändert an dieser Offenbarung seiner Liebe. Und zweitens seine Liebe zu seinem Leib, also zum Leib Christi, ja, also denen, die schon zu Jesus gehören. Und drittens seine Liebe zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, also zu den Verlorenen. Okay? Und Gott hat mir, wie ich schon vor 2 Wochen erwähnt habe, hat er mir gezeigt, ich soll über diese 3 Herzkammern Gottes in der Reihenfolge predigen, in der Gott sie historisch offenbart hat. Also haben wir vor 2 Wochen begonnen mit dem Herzen Gottes für das auserwählte Volk Israel, mit seiner Liebe zum jüdischen Volk. Wer war da vor 2 Wochen? War sehr bewegend. Und wir haben uns angeschaut, dass Gott sein Volk Israel liebt mit einer ewigen Liebe, das sagt das Wort Gottes, einer ewigen Liebe, einer unbereubaren Liebe. Also ganz egal, was das Volk Israel zwischendurch macht oder nicht macht, Gottes Liebe ist unbereubar. Es ändert sich nichts an seiner Liebe zu seinem auserwählten Volk. Und Jesaja 49, Vers 15 bis 19 ist dazu ein wunderbarer Text, wo Gott spricht und sagt, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich, Israel, niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Deine Erbauer eilen herbei, deine Zerstörer und deine Verwüster ziehen aus dir fort. Ja, Erhebe ringsum deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ja, du wirst sie alle wie ein Schmuckstück anlegen und dich mit ihnen gürten wie eine Braut. Denn deine Trümmerstätten, deine verödeten Orte und dein zerstörtes Land, nun, ja, wird es dir zu eng werden vor Menge an Bewohnern und die dich verschlangen werden fernbleiben. Also das ist Gottes unbereubare Zusage zu seinem auserwählten Volk, auch Zusage der Wiederherstellung seines Volkes im Land, das er diesem Volk gegeben hat. Und das erleben wir ja auch mit Aufs und Abs natürlich. Die letzten fast jetzt schon bald 80 Jahre erleben wir diese Wiederherstellung seines Volkes in seinem Land. Und das ist seine ewige, unbereubare Verheißung. Sag mal, ewig und unbereubar. Und genauso ewig und unbereubar ist seine Verheißung, dass das jüdische Volk Jesus als seinen Messias erkennen wird. Auch wenn sie ihn zunächst abgelehnt haben. Ja, Paulus sagt es in Römer 11, Vers 25, er sagt, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird, also bis alle, die noch von den Heiden sich bekehren sollen zu Jesus, sich entschieden haben für Jesus. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Weißt du, das ist tatsächlich Gottes unbereubare, ewige Liebe, dass obwohl ein Großteil des Volkes Israel Jesus als seinen Messias abgelehnt hat, sein Plan der Errettung sich nicht ändert. Und weißt du, du kannst es sehen, wenn du dir Jesus anschaust, wie war das Herz von Jesus in Bezug auf Israel. Weißt du, sie haben ihn abgelehnt, die Obersten seines Volkes haben ihn abgelehnt, die Juden haben ihn abgelehnt. Wie hat er reagiert? Ja, einmal haben seine Jünger, als ihn die Samariter abgelehnt haben, haben sie ihm gesagt, hey, lass doch Feuer vom Himmel fallen und lass sie einfach verzehrt werden. Und was hat er geantwortet? Er hat gesagt, hey, wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Lasst diesen Blödsinn, mit anderen Worten. Ja. Ja, sein Herz war nicht die Reaktion, war nicht Härte, war nicht wiederum Ablehnung, sondern was war sein Herz? Ja, Lukas 19, 41, da können wir sehen, als er sich näherte und die Stadt Jerusalem sah, weinte er über sie. Er weinte über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Mit anderen Worten, das Herz Gottes über die Ablehnung von Jesus als dem Messias reagiert nicht mit Härte, sondern reagiert mit Weinen. Amen. Das ist der Hammer, weißt du? So hat Jesus am Kreuz gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Amen. Nicht mit Härte hat er reagiert, sondern mit Weinen. Das Herz Gottes streckt sich Tag und Nacht aus, auch zu seinem auserwählten Volk, ja sogar zuerst zu seinem auserwählten Volk Israel. Das heißt, den Juden zuerst, das Evangelium ist gegeben, den Juden zuerst und dann auch den Griechen. Ja? Hallo, du Grieche. Ja? Du gehörst zu den Griechen. Alle, die nicht zu den Juden gehören, gehören aus Sicht der Bibel zu den Griechen. Ja? Damals war es einfach, es waren einfach die Heiden, die waren alle Griechen. Ja? So, ein bisschen verkürzte Sicht, aber du gehörst dazu auf jeden Fall. Es geht um die Heiden. Ja? Es geht um die Heiden. Aber das Evangelium ist gegeben zuerst den Juden und dann auch den Griechen und daran hat sich nichts geändert. Weißt du, und das ist so genial, wenn du wirklich die Lektion verstehst, auch des Herzens Gottes, auch für dich persönlich. Weißt du, für dich persönlich gilt ja das Gleiche. 2. Timotheus 2, Vers 13 sagt die Bibel, wenn wir auch untreu sind, bleibt Gott trotzdem treu. Weil er kann sich selbst nicht verleugnen. Ist das nicht wunderbar? Also genau mit der gleichen Liebe, mit der er das auserwählte Volk Israel liebt und sich ausstreckt nach seinem Volk, auch wenn es sich abgewendet hat und auch wenn es sündigt und so weiter, mit genau der gleichen Liebe streckt er sich unendlich ewig aus nach jedem Menschen, also auch zu dir. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Also Gott wollte seine Liebe zu seinem auserwählten Volk zum Beispiel machen für die Welt. Das ist ein Beispiel. Manche sagen ja, warum hat Gott Israel auserwählt? Er hätte auch ein anderes Volk auserwählen können. Ne? Aber es ist typisch Gott. Weißt du, das heißt in der Bibel, es ist nicht das größte Volk, das Volk Israel, sondern es ist eher das kleinste. Damals war es das kleinste Volk in seiner Umgebung. Ja, drumherum waren die Ägypter, die waren viel mehr. Die Babylonier waren viel mehr. Die Perser waren viel mehr. Alle, die Phönizier waren viel mehr. Die waren alle viel mehr. Und das Volk Israel war das kleinste. Und Gott hat gesagt, genau da will ich ein Exempel meiner Liebe statuieren für die ganze Menschheit. Amen. Das heißt immer letztendlich bei der Frage, wem gehört das Land Israel, ist letztendlich im Kern immer die Frage, wer ist Gott? Amen. Wer ist Gott? Und ich sage dir, der Gott Israels ist Gott. Amen. Und er ist unser Gott. Halleluja. Und wir sind hineingepflanzt und wir haben dasselbe Herz, das er hat, bekommen durch Jesus. Das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, weißt du? In dem Moment, wo du sagst, Jesus Christus, sei du der Herr meines Lebens, was passiert in dem Moment? Nichts weniger als eine Herztransplantation. Weißt du, Gott ist der Erfinder der Herztransplantationen, nicht irgendwelche Ärzte, sondern in dem Moment, wo du Jesus zum Herrn deines Lebens machst, bekommst du eine Herztransplantation. Das hat schon der Prophet Hesekiel vorausgesagt und es hat sich erfüllt im neuen Bund. Hesekiel 36, Vers 26. Und ich, Gott, werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Amen. Mit anderen Worten, wenn du Jesus als Herrn deines Lebens aufgenommen hast, wer hat hier alles Jesus als Herrn seines Lebens aufgenommen? Okay, wenn du Jesus als den Herrn deines Lebens aufgenommen hast, dann hast du damit das Herz Gottes empfangen. Sag mal, ich habe das Herz Gottes empfangen. Und jetzt lerne ich es immer mehr kennen. Weil darum geht es. Amen. Dass wir sein Herz immer mehr kennenlernen. Sein Herz zum Volk Israel. Weißt du, unabhängig. Weißt du, es ist nicht so, dass das Volk Israel immer alles richtig macht. Das war noch nie so in der Geschichte. Nur an der Liebe hat sich nichts geändert. Und weißt du, deine Liebe und unsere Liebe, die Liebe des Herzens Gottes zum auserwählten Volk Israel ist unabhängig von Politik oder von irgendwelchen tagespolitischen Geschichten. Das ist einfach eine ewige Liebe, zu der Gott steht. Amen. Und wir stehen auch zu dieser Liebe, weil es ist unser Herz. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, ich möchte heute gerne, ich habe damit den Abschluss gemacht, der ersten Herzkammer sozusagen, des Herzens Gottes, aber ich möchte heute gerne weitergehen zur zweiten Herzkammer des Herzens Gottes. Wem hat Gott seine Liebe als zweites geoffenbart? All denen, die an Jesus glauben. Amen. An Pfingsten hat Gott seine Liebe ausgegossen in die Herzen derer, die zu Jesus gehört haben. Er hat seine Liebe ausgegossen und er hat damit seinen Leib begründet. Amen. Und seine Liebe zu seinem Leib ist ebenfalls eine ewige Liebe. Und ich möchte ein bisschen über diese Liebe sprechen, weil es ist die Liebe Gottes zu uns als Gemeinde Jesu Christi, als Leib Christi. Wir können es auch sagen als Kirche Jesu Christi. Es ist, wobei es da nicht um Institutionen geht, sondern es ist die Liebe einfach zu seinen Kindern. Amen. Und die Bibel beschreibt diese Liebe, und ich möchte da heute gern mit euch reingehen, sie beschreibt sie im Neuen Testament, muss ja im Neuen Testament sein, weil da wurde sie erst offenbart. Also Paulus ist ein Experte für diese Liebe Gottes zu seinem Leib und er beschreibt sie ganz interessant. Er sagt, ich sehe diese Liebe zwischen Christus und seiner Gemeinde als ein Gleichnis an der Liebe zwischen einem Mann und seiner Frau. Amen. Oder Bräutigam und Braut. Halleluja. Wusstest du, dass du die Braut Christi bist? Sag mal zu einem Mann in deiner Nähe, du bist die Braut Christi. Okay, ist unabhängig vom Geschlecht. Amen. Ist unabhängig vom Geschlecht. Okay. Und Paulus sagt in Epheser 5, Vers 32, in Bezug auf die Ehe, sagt er, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Mit anderen Worten, das Gleichnis der Liebe zwischen einem Mann und seiner Frau offenbart die Art der Liebe zwischen Christus und seiner Gemeinde oder umgekehrt besser gesagt. Es geht aus von der Liebe von Christus zur Gemeinde und wirkt sich aus auf die Liebe zu Mann und Frau. Und hier schauen wir uns an, in den Versen davor beschreibt er, wie dieses Geheimnis aussieht, dieses Geheimnis der Liebe. Und das ist damit eben auch das Geheimnis der Liebe von Gott zu seiner Gemeinde. Und er sagt hier, ihr Männer, Vers 25, Epheser 5, Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Und dann kommt es, wie hat er sie geliebt? Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Er hat sich selbst für sie hingegeben. Er gab sein Leben für sie, heißt es in der Neues Leben Übersetzung. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld, ganz ihm gehört, rein gewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, also er hat sich hingegeben, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen. Halleluja. Gottes Herz schlägt für eine herrliche Gemeinde. Sag mal, eine herrliche Gemeinde. Um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Und dann sagt er wieder, bezieht das wieder auf Mann und Frau und sagt, genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben. Ne? Das ist heiß, ne? So wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ja? Wie sie ihren eigenen Körper lieben, sagt er. Aber es ist heute jetzt keine Eheberatung, keine Angst. Ja? Das ist nicht unser Thema. Aber es geht weiter. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern er sorgt liebevoll für ihn. Also das ist Gottes Liebe für seine Braut. Das ist Gottes Liebe für seine Gemeinde. Er sorgt liebevoll für sie. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott sorgt liebevoll für dich. So wie auch Christus für sein Leib, also für die Gemeinde sorgt, so sorgt der Mann für seine Frau. Und wir, sagt Paulus, gehören zu seinem Leib. Halleluja. Wenn du Jesus Christus als Herrn deines Lebens empfangen hast, als Erretter deines Lebens empfangen hast, dann gehörst du zu seinem Leib und dann bist du im Zentrum der Aufmerksamkeit des Herzens Gottes. Du bist im Zentrum seiner Liebe. Du bist im Zentrum seiner Hingabe. Also er gibt sich immer noch hin im Geist. Die Bibel sagt, er betet ohne Unterlass für uns vor dem Vater. Jesus tritt für uns ein. Sein Herz schlägt für uns mit ewiger Liebe. Halleluja, er liebt uns. Amen. Preist den Herrn. Und das ist auch wichtig zu verstehen, wenn Christus an seine Gemeinde denkt, wenn Gott an seine Gemeinde denkt, an seine Braut denkt, an die Braut seines Sohnes denkt, dann denkt er nicht in erster Linie an eine bestimmte Institution, verstehst du? Sondern er denkt an die Menschen. Die können in Institutionen Mitglieder sein, unterschiedlichen Denominationen, Konfessionen und so weiter. Aber weißt du, der Leib Christi ist ein geistliches Geheimnis, das du nicht mit den sichtbaren Augen festmachen kannst, sondern das im Geist unsichtbar eine Körperschaft ist, im Geist, die Gott im Blick hat und die im Herzen Gottes verankert ist. Es ist eine geistliche Körperschaft. Amen. Halleluja. Und damit sage ich nicht, dass Gott einfach nur Einzelne sieht, sondern Gott sieht uns immer in Gemeinschaft. Gott sieht sein Leib immer in Gemeinschaft. Aber diese Gemeinschaften können unterschiedliche denominationelle Namen tragen, unterschiedliche Kirchennamen tragen. Das ist für Gott nicht entscheidend. Sein Herz schlägt nicht für Institutionen, sondern sein Herz schlägt für seinen Leib. Und insoweit sein Leib sich in Institutionen bewegt, ist Gottes Herz einfach ausgestreckt und ausgerichtet einfach auf seinen Leib. Halleluja, er ist unsichtbar, sein Leib ist unsichtbar und doch kann er immer wieder wahrgenommen werden im Geist. Wie erkennst du sein Leib? Ganz einfach. Die Bibel sagt, niemand kann Jesus seinen Herrn nennen, ohne durch den Heiligen Geist. Also wenn du mit jemand sprichst und er nennt Jesus seinen Herrn, dann kannst du ihn erkennen als Teil seines Leibes. Amen. Vorher kannst du es nicht unbedingt sagen. Ja, vorher sagt er vielleicht, wir haben schon mit Leuten auf der Straße geredet, haben gesagt, kennen Sie Jesus? Und dann haben sie geantwortet, ich bin katholisch. Oder ich bin neuapostolisch. Oder was auch immer. Weißt du, das ist nicht die Antwort auf die Frage. Amen. Das entscheidende Erkennungsmerkmal Ob du zum Leib Christi gehörst, ist nicht, ob du katholisch, evangelisch, neuapostolisch oder baptistisch oder freikirchlich, neokarismatisch oder sonst irgendwas bist. So nennen sie uns ja, neokarismatisch, ich weiß auch nicht warum. Weißt du, Herrn? Neo, aber Neo finde ich gut, ist neu, ja. Neu, Halleluja, preist den Herrn, also warum nicht? Preist den Herrn. Aber weißt du, das ist Gott egal, in welcher Denomination jemand ist, wenn er Jesus als seinen Herrn nennt, dann sieht er ihn als seinen Leib. Amen. Und ich sage dir, wirklich sichtbar, und das ist auch wichtig, und das muss uns immer wieder auch sozusagen ein bisschen ernüchtern, ein Stück weit, oder wie soll man sagen, ja, so oft ein bisschen auf die Zehenspitzen bringen, so ungefähr so auch, okay, da gibt es auch so einen gewissen Faktor, der im Fluss ist, weil wirklich erkennen, wer im Leib Christi ist, werden wir tatsächlich erst im Himmel. Amen. Weil die Bibel sagt auch, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das heißt, um am Ende, wenn sozusagen ausgezählt wird, ja, also wenn sozusagen ausgezählt wird, wer gehört alles zum Leib Christi, ja, wenn geschieden wird, wer gehört alles zum Leib Christi und wer gehört nicht zum Leib Christi, dann wird entscheidend sein, dass wir in Gott und damit in der Liebe geblieben sind. Amen. Also sag mal zu deinen Nachbarn, es ist nicht so entscheidend, wie du anfängst, sondern es ist entscheidend, wie du endest. Amen. Sprüche 4,23 sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ja, 1. Johannes 4, Vers 20 sagt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, also mit anderen Worten, hat nicht die Haltung des Herzens Gottes zu einem Teil des Leibes Christi, weil darum geht's. Also der Leib Christi ist unvollkommen. Wie viele von euch haben das schon gemerkt? Hier auf der Erde jedenfalls. Im Geist nicht. Amen. Aus der Sicht Gottes nicht. Gott glaubt an eine fleckenlose, runzellose Braut. Das ist sein Ziel. Dafür gibt er sich Tag und Nacht hin, damit seine Braut immer mehr ohne Flecken und ohne Runzeln wird. Aber ich sage dir, solange wir noch hier auf der Erde sind, wird es noch mal den ein oder anderen Flecken und sogar auch noch die ein oder andere Runzel mal geben. Das heißt, der Leib Christi ist nicht 100% perfekt. Und deswegen gibt es immer hier und da Gründe, Anstoß zu nehmen und zu sagen, ja, das passt mir nicht und das gefällt mir nicht und da bin ich verletzt worden und da war aber der so und der hat sich aber nicht so verhalten, wie sich ein Christ verhalten sollte. Hast du schon mal einen Christen getroffen, der sich nicht so verhalten hat, wie sich ein Christ verhalten sollte? Du solltest dich schnell melden, weil du bist mit Sicherheit einer von ihnen. Amen. Weißt du, wenn du, oder weißt du, wenn du nur hinter einem anderen Autofahrer hergefahren bist und gesagt hast, du Idiot oder sonst irgendwas, dann hast du dich in dem Moment nicht wie ein Christ verhalten. Amen. Du sagst, ja, hat ja niemand gemerkt, ja, aber Gott hat es gesehen. Amen. Okay. Halleluja. 1. Johannes 4, Vers 20 geht weiter, denn wer seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Das heißt, am Ende des Tages entscheidet sich sehr stark auch unsere Zugehörigkeit zum Leib Christi an unserer Liebe zum Leib Christi. Also hier haben manche Christen dann ein Problem. Die sagen dann, ja, ich gehöre zu Jesus, ich gehöre zu ihm, ich gehöre nur zu ihm, ich höre auch nur auf ihn, aber mit dem Leib Christi habe ich nichts am Hut. Funktioniert nicht. Weißt du, das Herz Gottes liebt den Leib Christi mit ewiger, unbereubarer Liebe und glaubt an den Leib Christi, dass es immer besser mit ihm wird. Und das solltest du auch glauben und du solltest den Leib Christi mit der gleichen Liebe lieben, mit der Jesus ihn liebt. Sonst ist tatsächlich die Gefahr, und das ist wirklich, das ist ernüchternd, das ist die Gefahr ist, dass du sonst rausfällst tatsächlich aus dem Leib Christi. Amen. Du kannst nicht gegen den Leib Christi gehen und gleichzeitig im Leib Christi sein auf die Dauer. Das heißt, Gott wird Dinge aus deinem Herzen rausnehmen, verurteilen, richten, Verletzungen, Anstöße und so weiter. Immer wieder, vielleicht auch heute Morgen, ja, dass er wirklich unser Herz reinigt von allem, was uns daran hindert, zu lieben, so wie Gott liebt. Ja. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch den bekannten Propheten Bob Jones kennen. Ja, der ist ja vor einigen Jahren gestorben, aber war ein sehr bekannter, weltweit bekannter Prophet, der ich kenne Leute, die kannten ihn und die sagen, ja, er war ungefähr mindestens einmal am Tag im Himmel so. Ja. Also manche sagen, er war mehr im Himmel als auf der Erde. Ja. Und dieser Prophet war einmal im Himmel, hat in einem seiner Bücher steht diese Erfahrung. Er ist in den Himmel gegangen und im Himmel hat er gesehen, wie Menschen, Gott hat ihn da reingenommen in eine Szene, wie Menschen am Ende ihres Lebens an Jesus vorbei Richtung Himmel marschiert sind. Ja, sozusagen, Jesus stand an der Eingangspforte zum Himmel, ist nicht Petrus, ja, ne? Nicht, dass du denkst, Petrus steht an der Eingangspforte. Nein, Petrus steht nicht an der Eingangspforte. Der ist schon drin, verstehst du? Okay. Aber Jesus, weil ich bin die Tür, heißt es, ja? Also er steht an der Eingangspforte des Himmels und die Menschen sind an ihm vorbeigegangen und Bob Jones hat gesehen, wie er den Menschen immer nur eine Frage gestellt hat. Jeden Menschen, bevor er ihn reingelassen hat in den Himmel, hat er immer nur eine Frage gestellt und er hat gesagt, hast du gelernt zu lieben in deinem Leben? Hast du gelernt zu lieben? Und diese Frage bezog sich, war eine zweifache Frage, bezog sich auf zwei Aspekte der Liebe. Und zwar, erstens, hast du gelernt, mich zu lieben? Also Jesus, Gott, den Vater zu lieben. Bist du gewachsen in deiner Liebe zu Gott? Und das Zweite war, hast du gelernt zu lieben den Leib Christi und deine Mitmenschen? Also, mit anderen Worten, man könnte auch so sagen, bist du gewachsen in deiner vertikalen Liebe und bist du gewachsen in deiner horizontalen Liebe? Und beides war entscheidend wichtig. Beides war wichtig. Gleichzeitig muss ich auch sagen, ich finde diese Frage auch wirklich auch wiederum ein Stück weit auch entlastend, weil er hat zumindest ja nicht gesagt, warst du perfekt in der Liebe. Amen. Sondern er hat gesagt, hast du gelernt zu lieben. Mit anderen Worten, Gott ist sehr wohl bewusst, dass wir alle auf dem Weg sind, immer mehr zu wachsen in der Liebe. Aber das ist auch das, was er in uns hervorbringen wird. Er wird auf die Dauer nicht dulden, dass wir sozusagen mit unserem Herzen nachlässig umgehen und uns weigern, in der Liebe zu wachsen. Und ich sag dir, wann kannst du in der Liebe wachsen? Am besten wachsen. Du wächst immer am besten dann, wenn du Anstoß genommen hast. Dann kannst du am besten wachsen. Dann kannst du nämlich anhand des Anstoßes lernen, in der Liebe zu wachsen. Nicht dem Anstoß Raum zu geben, nicht dem negativen Raum zu geben, sondern dich zu entscheiden, zu lieben. Amen. Dich zu entscheiden, positiv zu bleiben. Dich zu entscheiden, zu glauben und nicht aus der Liebe rauszugehen. Und ich sag dir, allein wenn du dich entscheidest, nicht aus der Liebe rauszugehen, sondern in der Liebe zu bleiben, dann wächst du in der Liebe hier auf dieser Erde. Das ist so. Du kannst nicht dauerhaft hier auf dieser Erde in der Liebe von Jesus bleiben, ohne zugleich in der Liebe zu wachsen. Es geht nicht, weil diese Liebe von Jesus wird herausgefordert werden hier auf dieser Welt. Das ist so. Und im Leib Christi sowieso. Amen. Und das ist aber das Herz Gottes. Gott liebt sein Leib. Und du kannst dich nicht vom Leib trennen, ohne dich vom Haupt zu trennen. Das heißt, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als in der Liebe zu wachsen. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich glaube, ich wachse in der Liebe. Halleluja. Und Jesus kämpft, weißt du, das Herz von Jesus kämpft darum, uns in dieser Liebe zu halten. Das Herz von Jesus kämpft darum, uns in der Liebe zu halten zum Leib Christi, zu allen Christen in allen Kirchen und in allen Gemeinden. Amen. Und hier fallen Entscheidungen in diesem Leben, die Jesus eines Tages im Himmel abfragen wird und sagen wird, hast du gelernt zu lieben? Ja. Und das wird die entscheidende Frage sein. Halleluja. Heute Morgen kannst du dich neu entscheiden zu sagen, jawohl, ich lerne zu lieben. Preis den Herrn. Weil, ja, auch deine Schwiegermutter, genau. Ja, preis den Herrn. Preist den Herrn. Ich weiß nicht, was da immer das Problem ist mit den Schwiegermüttern, aber ich hatte nie ein Problem mit meiner Schwiegermutter. Preist den Herrn. Halleluja. Aber weißt du, es ist nicht so, einmal im Leib Christi, automatisch immer im Leib Christi. Ist nicht so. Ja, Johannes sagt, das ist sehr ernüchternd, 1. Johannes 2, Vers 19 sagt er, über manche Leute sagt er, er sagt, von uns sind sie ausgegangen, also sie waren Christen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Das ist interessant. Das heißt, es wird offenbar, wer wirklich zum Leib Christi gehört. Und nur, dass du hier nichts falsch verstehst, hier geht es nicht darum, dass wenn jemand irgendeine Gemeinde verlässt, ja, dass er dann sozusagen offenbart hat, dass er nicht zum Leib Christi gehört. Ja. Uns haben viele wunderbare Söhne und Töchter Gottes über die Jahre aus unterschiedlichen Gründen verlassen und haben sich anderen Gemeinden angeschlossen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Und Gott hat uns auch weitergeführt in unserer Gemeinschaft, die wir hatten über die Jahre. Also das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, wenn du sozusagen aus der Liebe zum Leib Christi herausgehst und dich gegen den Leib Christi wendest, dann offenbarst du damit letztendlich unterm Strich, am Ende wird damit offenbar, dass du nie zum Leib Christi gehört hast. Und das willst du nicht. Amen. Sag mal, das will ich nicht. Also bleibe ich in der Liebe. Halleluja. Preist den Herrn. Weißt du, der Leib Christi, Gott hat mal in einer Begegnung, die ich hatte mit ihm, das war 2013, in einer Begegnung, die ich damals hatte mit ihm, hat er mal zu mir gesagt, diesen Satz, den werde ich nie vergessen, den habe ich mir damals aufgeschrieben, er hat gesagt, der Leib Christi ist meine kostbare Braut und ich vertraue sie nicht einfach jedem an. Das ist interessant. Ich vertraue sie nicht einfach jedem an. Das heißt, und das passt zusammen mit dem, was die Bibel sagt, das heißt, wenn du eine Position der Leiterschaft oder der Verantwortung im Leib Christi hast, dann erwartet Gott von dir umso mehr, dass du in dieser Liebe zu seinem Leib wächst. Amen. Weil Gott vertraut auf die Dauer seine Gemeinde nicht, ich sag mal, autoritären, selbstsüchtigen Leitern an, die den Leib Christi dafür gebrauchen wollen, selber groß rauszukommen. Das funktioniert nicht. Natürlich, wir wachsen alle. Das heißt, manche fangen vielleicht so an, aber sie werden nicht so bleiben. Sonst wird Gott ihnen auf die Dauer seinen Leib, seine Braut nicht anvertrauen. Das ist so. Amen. Ja, 1. Korinther 4, Vers 15 heißt es, sagt Paulus, denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Aber das ist genau das, was den Unterschied macht. Also nur Autorität ohne Liebe ist nicht das, was Gott für sein Leib will. Amen. Eine Gemeinde oder überhaupt der Leib Christi ist nicht einfach eine religiöse Organisation oder irgendwie ein Unternehmen, das man wie ein Unternehmen führt. Ja, so alles möglichst professionell, benutzerfreundlich, kundenfreundlich ausbaut, sodass alles einfach, dass es einfach alles möglichst rund läuft und alles wie geschmiert läuft. Und damit sage ich nicht, dass Gott uns nicht dazu aufruft, immer exzellenter zu werden in allem, was wir tun und auch immer attraktiver natürlich auch für die Welt zu werden. Aber, weißt du, der Leib Christi ist nicht ein Unternehmen, ist kein Business. Der Leib Christi ist nicht einfach eine Organisation, sondern der Leib Christi ist seine kostbare Braut, die er mit zärtlicher Liebe liebt. Uiuiuiui. Zärtliche Liebe. Halleluja. Und weißt du, Gott möchte dir heute Morgen, das glaube ich, möchte uns, auch mir, uns allen immer wieder neu etwas von seiner zärtlichen Liebe für seine Gemeinde mitteilen. Und diese zärtliche Liebe zu seiner Gemeinde ist wie beim Volk Israel auch, unabhängig von den Flecken und Runzeln, die sie vielleicht noch haben mag. Übrigens auch in Bezug auf Leiter. Weil Leiter sind ja, wie ich gesagt habe, auch nicht von Anfang an perfekt, sondern entwickeln sich. Aber wir sind trotzdem verpflichtet, sie zu lieben als Leib Christi und zu glauben, weil die Liebe Gottes glaubt alles. Amen. Und wir können Gott vertrauen. Weißt du, wenn er wirklich sagt, hey, dieser Leiter, der ist nicht bereit zu wachsen, ist nicht bereit zu lernen, zu lieben, ist nicht bereit zu wachsen in der Liebe, dann wird er dafür sorgen, dass diese Leiter ihre Verantwortung verlieren. Aber Gott ist auch geduldig. Und das sollten wir auch sein. Amen. Und wir haben damit keine Ausrede, aus der Liebe herauszufallen. Amen. Und zur väterlichen und mütterlichen Liebe für seine Braut, weil das sollte die Liebe von Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern sein. Es sollte eine väterliche und mütterliche Liebe sein. Das sollte ein Herz dahinter sein. Nicht einfach nur ein Programm, eine Organisation, ein Unternehmen oder was auch immer, oder eine Vision, ja, obwohl wir Vision haben sollen als Leiter. Natürlich sollen wir Vision haben, aber es geht nicht darum, die Liebe zur Braut für die Vision zu opfern. Das geht nicht. Amen. Also, aber das gesagt heißt auf der anderen Seite auch, dass Leiter im Leib Christi auch dafür verantwortlich sind, die Braut zu schützen. Das heißt, es braucht auch Autorität im Leib Christi. Ja, ich sage mal so, Autorität ohne Liebe ist tödlich. Liebe ohne Autorität ist genauso tödlich. Das ist nämlich dann laissez-faire Beliebigkeit. Und das macht Raum für alle möglichen Geister, die dann versuchen, in den Leib Christi reinzukommen und den Leib Christi durcheinander zu bringen. Oder sogar auch im schlimmsten Fall für Wölfe im Schafspelz. Ja? Weil als Christen sind wir auch, das ist ja auch ein Bild der Bibel, sind wir auch Schafe Christi. Es gefällt dir vielleicht nicht, dass du ein Schaf bist, aber es ist ein Bild, das die Bibel gebraucht. Ja. Okay. Aber manchmal gibt es Wölfe, die sich im Schafspelz sozusagen geben und sie schleusen sich ein in Gemeinden und sie schüren Streit, sie schüren Spaltung, sie verhalten sich vielleicht missbräuchlich, belästigen Menschen, wie auch immer, in jeglicher Hinsicht. Die Bibel ist voll, die Briefe sind voll von so Beispielen, ja, von losen Frauen und so weiter, die verführen und was weiß ich was, und Männer natürlich genauso, all diese Geschichten. Ja. Dafür braucht es Leiterschaft im Leib Christi, weil der Leib Christi ist seine kostbare Braut und er lässt nicht zu, dass einfach jeder mit ihr macht, was er will. Und das sollte unser Herz wiederum sein als Leiter. Also nicht zulassen, dass jeder mit den Söhnen und Töchtern, die uns anvertraut sind, einfach macht, was er will. Jeder Geist. Ja. Das ist immer eine geistliche Sache. Jeder irgendwie macht, was er will. Weiß den Herrn. Also, Jesus sieht, und das ist wichtig für uns, im Glauben seine Braut. Jesus sieht seine Braut, also den Leib Christi, im Glauben, dass sie immer herrlicher wird, dass sie immer erfüllter mit Liebe wird. Ja, er sagt, größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Mit anderen Worten, die Herrlichkeit, die Gott über seiner Braut freisetzt, jetzt in der Zukunft, wird alles übertreffen, was wir an Herrlichkeit gesehen haben in der Vergangenheit. Und ich sage euch, wir haben schon gewaltige Herrlichkeit gesehen die letzten 15 Jahre. Seitdem 2010, im Juli 2010, sich diese Dimension der Herrlichkeit plötzlich mit einem Schlag auf eine neue Ebene freigesetzt hat, haben wir viel von der Herrlichkeit Gottes gesehen. Aber wir wissen seit letztes Jahr, die letztes Jahr im Juli bei uns waren, die haben das mitbekommen, hat Gott diesen Traum geschenkt, dem Poli, der heute auch seinen Traum weitergegeben hat, hat Gott diesen Traum geschenkt, wo er gesehen hat, dass ich mit einem unserer Mitarbeiter, mit dem Tobi, im Traum gesprochen habe, waren noch andere Mitarbeiter dabei, und gesagt habe, hey, hättest du dir vorstellen können, dass wir jetzt da sind, wo wir sind, hättest du dir das vor 15 Jahren vorstellen können? Und er wusste im Traum, dass das nicht nur für jetzt, das war 2025, gilt, sondern er wusste, das ist ein Traum, der schon die Zukunft vorwegnimmt. Das heißt, dass Gott in 15 Jahren wieder neu sozusagen, oder dass wir in 15 Jahren wieder neu sagen werden, hey, hättest du dir vorstellen können, dass wir dahin kommen, wo wir jetzt sind, vor 15 Jahren? Amen. Das heißt, Gott ist es wie so ein Abschnitt, an dem wir gerade jetzt stehen, so ein Zeitabschnitt, wo Gott sagt, hey, seid ihr bereit für eine neue Dimension der Herrlichkeit? Amen. Halleluja, weil neue Dimension, ihr seid noch nicht sehr begeistert, neue Dimension, ich muss noch ein bisschen erklären, neue Dimension des Wirkens Gottes setzt immer voraus neue Dimension der Herrlichkeit Gottes. Neue Dimension der Präsenz Gottes. Also neue Dimensionen des Wirkens Gottes kommen nicht einfach nur daher, weil wir irgendein Programm umstellen Oder weil wir sagen, ha, jetzt machen wir halt nochmal einen Gottesdienst oder jetzt machen wir dies oder jetzt machen wir jenes. Sondern neue Dimension des Wirkens Gottes kommt immer aus einer neuen Dimension der Herrlichkeit. Und ihr Lieben, die Propheten, viele Propheten weltweit, unter anderem Bobby Connor, der ja schon oft bei uns war, viele Propheten haben gesagt, dass sie glauben und dass sie sehen im Geist, dass 2026 das Jahr sein wird, in dem diese größere Herrlichkeit, von der die Bibel spricht und die seit Jahren von den Propheten verheißen ist, wo diese größere Herrlichkeit sich beginnt freizusetzen. Amen. Glaubst du das? Halleluja. Preis den Herrn. Und ihr Lieben, deswegen glaube ich auch nicht, es ist mir jetzt so bewusst geworden, als ich drüber nachgedacht habe, wir haben ja jetzt in 2 Wochen haben wir unsere Konferenz mit David und Stephanie Herzog, The Glory Zone, und mir ist plötzlich so bewusst geworden, ja, hey, die Wahrheit ist ja die, David und Stephanie Herzog, oder die, das muss so sagen, die Bücher von David Herzog waren eine der ersten Bücher, die ich 2010 zum Thema Herrlichkeit gelesen habe. Weil sie sind unter anderem mit anderen zusammen, Joshua Mills und verschiedenen anderen, sind sie Pioniere dieser Herrlichkeitsbewegung. Und eines der ersten Bücher über Herrlichkeit, die sie gelesen haben, war von David Herzog. Ein anderes war von Bill Johnson und dann einige von David Herzog. Und das war in der Zeit, als wir selber in diese Dimension der Herrlichkeit reingegangen sind. Und jetzt praktisch, und er war ja dann auch bei uns einige Male schon, ne? Aber jetzt war er über sechs Jahre nicht hier. Aber jetzt, zu Beginn des Jahres 2026, bringt Gott wieder diese beiden mit uns hier live vor Ort zusammen. Und ich weiß, ich kenne sie, die sind genauso hungrig nach der größeren Herrlichkeit wie wir. Amen. Und er, genauso wie ich, wir waren ja beide schon öfters in der Fernsehsendung bei Sid Roth. Und Sid Roth ist auch einer von denen, der seit Jahren es proklamiert und sagt, die größere Herrlichkeit kommt, die größere, the greater glory is coming. Ja. Seit Jahren, greater glory. Amen. Und ihr Lieben, deswegen glaube ich, ich weiß nicht, ob du das auch so sehen kannst, deswegen glaube ich, dass es kein Zufall ist, dass wir jetzt in 2 Wochen diese Konferenz haben. Und ich glaube, dass Gott im Begriff ist, etwas Gewaltiges freizusetzen, dass wir uns positionieren, wirklich für eine neue Dimension der Herrlichkeit. Größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Amen. Jesus sieht seine Braut als herrliche Braut. Halleluja. Preis den Herrn. Deswegen, auch wenn du über Livestream zuschaust, heute Morgen übrigens, herzlich willkommen alle, die über Livestream zuschauen. Ich habe jetzt in Hamburg, hat jemand zu mir gesagt, begrüßt öfter die Leute, die über Livestream zuschauen. Also herzlich willkommen alle, die über Livestream zuschauen. Sind viele. Also, wenn du noch nicht angemeldet bist zu der Konferenz mit David und Stephanie Herzog und uns in 14 Tagen, dann melde dich so schnell wie möglich an. Es ist kostenlos, aber sei dabei. Ich glaube, dass es ein göttliches Zusammentreffen ist, wo Gott etwas positioniert. Das ist kein Zufall jetzt, 15 Jahre nach der ersten Freisetzung der Herrlichkeit. Ich glaube, jetzt geht es um größere Herrlichkeit. Halleluja. Apostelgeschichte 2 hat sich die Herrlichkeit Gottes in der Bibel gewaltig freigesetzt. Aber Apostelgeschichte 4 hat sie sich nochmal auf einer neuen Ebene freigesetzt. Amen. Kannst du nachlesen. In Apostelgeschichte 4, 31, die Gemeinde betete, die ging rein, sie sah, wie sie bedroht ist. Und das sehen wir auch in der Welt der Zeit, ja, wie Geister, Ideologien versuchen, einfach die Freiheit des Evangeliums zu bedrohen. Und was haben sie gemacht? Sie haben gebetet und sie haben sich ausgestreckt. Und Gott hat seine Herrlichkeit neu ausgegossen. Und größer war die Herrlichkeit in Apostelgeschichte 4 und 5 als die Herrlichkeit in Apostelgeschichte 2 und 3. Lies es nach. Noch größere Wunder, noch mehr Leute. Leute haben sich bekehrt, noch größere Vollmacht, noch mehr Einheit, noch mehr Liebe und so weiter. Ein Herz und eine Seele, einfach eine noch herrlichere Braut. Amen, Halleluja. Und ihr Lieben, darauf gehen wir zu. Jesus glaubt an seine Braut. Sag mal zu deinem Nachbarn, Jesus glaubt an dich. Aber er glaubt auch an uns alle. Also glaubt er auch an die Glieder des Leibes Christi, bei denen du vielleicht momentan Schwierigkeiten hast zu glauben. Amen. Also die Letzten werden die Ersten sein. Die, wo du vielleicht schon halb abgeschrieben hast und dachtest, oh, die packen es nicht mehr mit Jesus irgendwie oder die sind völlig falsch abgebogen. Du hast vorher gehört, Poli hatte diesen Traum letzte Nacht. Vielleicht hast du ein bisschen zu oft das Lenkrad gewendet und bist ein bisschen falsch eingeparkt und falsch eingefahren in die falsche Einfahrt. Weißt du, der Heilige Geist ist bereit, dich wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Amen. Halleluja, er glaubt, dass du die richtige Entscheidung triffst. Und vielleicht haben manche Mitglieder im Leib Christi dich abgeschrieben und haben gesagt, nein, du bist echt falsch abgebogen, da kommt nichts Gutes mehr hervor, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Haben sie schon mal gesagt, keine Ahnung, was sie bei dir gesagt haben, was kann aus, keine Ahnung, Piepenhausen schon Gutes kommen? Ja. Also für alle, die aus Piepenhausen kommen, sorry. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber vielleicht. Halleluja. Es gibt interessante Ortsnamen in Deutschland, ich sag's dir. In meiner Toilette steht ein Schild, das hat mir mal jemand fotografiert aus Norddeutschland, ein Ortsschild, und das steht in meiner Toilette, weil dieser Ort heißt nämlich Georgsheil. Amen. Rest in Hell. Halleluja. Und daneben steht ein anderes Foto von derselben Person, der hat sich eine Straße fotografiert. Ich weiß nicht genau, ob es in diesem Ort Georgsheil ist oder irgendwo im Nachbarort. Auf jeden Fall eine Straße, zwei Schilder in die Richtung und in die Richtung. Und auf dem Schild steht Herrlichkeit und auf dem Schild steht Herrlichkeit. Die Straße heißt einfach Herrlichkeit. Die heißt einfach Herrlichkeit. Wo wohnst du? Herrlichkeit. Herrlichkeit 5. Herrlichkeit 7. Halleluja. Ja, das wäre meine Adresse, ja. Im Ort Georgsheil in der Herrlichkeitsstraße 777 oder 888. Rest in Hell. Halleluja. Also, wenn jemand da ein Haus frei hat, sagt Bescheid, dann überlege ich es mir, ob ich da hinziehe. Preis den Herrn. Aber weißt du, ich komme zum Schluss. Jesus glaubt so sehr an seine Gemeinde, dass er sagen kann, bevor überhaupt nur die Gemeinde begonnen hat, bevor es überhaupt eine Gemeinde gab, hat er über die Gemeinde gesagt schon, in Matthäus 16, Vers 19, er hat gesagt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Amen. Also dafür steht Jesus Christus selber. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Jesu nicht überwältigen. Solange diese Erde so besteht, wie sie jetzt besteht, wird es den Leib Christi geben hier auf dieser Welt und die Pforten der Hölle werden ihn nicht ausrotten können. Egal welcher Ismus das versuchen mag, ja, ob Kommunismus oder Islamismus oder sonstige Ismen oder Nationalsozialismus oder wie auch immer, keiner dieser Ismen hat es je geschafft und wird es je schaffen, den Leib Christi auszurotten. Weil Jesus selber hat es gesagt. Und ich sage dir, er glaubt, was er gesagt hat. Amen. Über die Liebe, seine Art von Liebe, heißt es in 1. Korinther 13, 7, die Liebe glaubt alles. Amen. Und Vers 8, und sie versagt niemals. Amen. Also diese Liebe Gottes zu seinem Leib versagt niemals. Preist den Herrn. Wie viele von euch wollen sich positionieren in dieser Liebe zu seinem Leib? Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für dein ewiges Herz der Liebe zu deinem Leib, Herr. Wir danken dir, Herr, für deine herrliche Vision, Herr. Herr, die du hast für deine Gemeinde. Wir danken dir, Herr, dass du glaubst mit göttlichen Glauben, glaubst für deine Gemeinde, auch wenn sie noch hier und da vielleicht die ein oder anderen Flecken und Runzeln hat. Aber du hast Glauben, dass es immer besser wird, Herr, dass es immer herrlicher wird, dass deine Gemeinde immer herrlicher wird. Größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren, Herr. Du glaubst, Herr, dass deine Gemeinde wächst in der Liebe und dass wir eines Tages alles sagen können, ja, ich habe gelernt zu lieben. Ich war vielleicht auch am Ende noch nicht perfekt, aber ich war auf dem Weg und ich bin darin gewachsen zu lieben. Ich bin darin gewachsen, auch den Leib Christi zu lieben. Halleluja, Halleluja. Und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Oh, Halleluja. Komm, lass uns ihm mal zusammen danken. Ich spreche es einfach mal vor, wo wir ihm danken, dass wir zu seiner geliebten Braut gehören dürfen. Weißt du, das ist dieses Vorrecht. Ja, lass uns einfach mal zusammen sagen, lass uns sagen, Vater, ich danke dir, dass ich durch Jesus Christus zu deiner Gemeinde gehören darf. Zu deiner Ekklesia, der Gemeinschaft der von dir Herausgerufenen. Danke, Jesus, für das Vorrecht, dass ich zu deiner Braut gehören darf, die du mit ewiger Liebe liebst und an die du glaubst mit unerschütterlichem Glauben und von der du gesagt hast, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden. Heiliger Geist, ich bitte dich, Füll mich ganz neu mit deiner Liebe zur Braut Christi, zum Leib Christi. Füll mich, Heiliger Geist. Hilf mir, wo ich vielleicht Anstoß genommen habe, wo ich verurteilt habe, wo ich gerichtet habe, vielleicht aus Verletzung, wo ich mich distanziert habe, wo ich Abstand genommen habe. Herr, vergib mir. Es war nicht einfach nur eine menschliche Reaktion, sondern es ist direkt gegen dein Herz gegangen. Und deshalb vergib mir und reinige mich von dieser Sünde und füll mich neu mit deiner Liebe, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, lass uns einfach mal zusammen beten. Du kannst in Sprachen beten, aber du kannst auch, während du in Sprachen betest und wenn dir der Heilige Geist etwas zeigt, wo er dir zeigt, ja, da habe ich Anstoß vielleicht genommen irgendwo am Leib Christi, egal was es ist, weil es kann an einer Person gewesen sein oder es kann auch an einer Institution gewesen sein, dass du sagst, ja, das Leib Christi ist schon okay, aber die katholische Kirche. Weißt du, das ist keine richtige Haltung, weil es gibt viele gläubige Christen in der katholischen Kirche. Also kannst du nicht einfach sagen, ich distanziere mich von dieser Kirche einfach aus einem Anstoß heraus. Also da, wo sowas ist, da hast du jetzt einfach die Möglichkeit, einfach bitte ihn um Vergebung. Sag, Jesus, vergib mir, wo ich irgendwie Anstoß genommen habe, wo ich Ablehnung vielleicht erfahren habe und wieder mit Ablehnung reagiert habe, wo ich mich irgendwie auch vielleicht durch Lehren oder durch andere im Leib Christi, die selber Anstoß genommen hatten, mich distanziert habe von bestimmten Richtungen, von bestimmten Gemeinschaften, ja, die eigentlich zum Leib Christi gehören, ja, wo ich mich distanziert habe von bestimmten Menschen, wo ich gesagt habe, nein, da gehe ich nie wieder hin oder das will ich auf keinen Fall. Herr, vergib mir, ja, reinige uns gerade jetzt, Heiliger Geist. Oh, Heiliger Geist, ich danke dir für dein Werk. Ich danke dir für dein Werk. Ja, du hast jetzt die Möglichkeit, einfach ihm das zu sagen, einfach ihm dein Herz auszuschütten und ihn um Vergebung zu bitten, wo Dinge reingekommen sind, die Liebe zu seinem Leib angegriffen haben und geschwächt haben. Ja, da bitte ihn einfach um Vergebung in dem Namen von Jesus und er vergibt dir nicht nur, sagt das Wort Gottes, sondern er reinigt dich auch von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt, er reinigt dich von jeder Bitterkeit. Er reinigt dich von jeder Ablehnung. Er reinigt dich auch von jeder Verletzung und von jedem Schmerz. Danke, Jesus, dass du wirklich darum kämpfst, dass wir alle wirklich verletzungsfrei sind, auch in Bezug auf den Leib Christi, Herr. Oh, dass du mit deiner überragenden Liebe dich ausgießt, auch heute Morgen hier auf jeden Einzelnen. Ja, vielleicht bist du hier und du bist verletzt worden an bestimmten Punkten. Also es beginnt damit, dass du loslässt, dass du vergibst und dass du gleichzeitig auch um Vergebung bittest, wo du abgelehnt hast wieder oder wo du dich distanziert hast. Und dann wird er kommen und dich neu füllen mit seiner Liebe. Halleluja. Und heute Morgen glaube ich, dass der Heilige Geist Einzelne ganz neu füllt mit seiner Liebe. Halleluja. Ja, auch Leiter, die hier sind, ganz neu füllt mit seiner Liebe. Zu denen, die du leitest, zu den Gruppen, zu den Gemeinschaften. Vielleicht bist du Glory House Leiter und Gott will dich ganz neu füllen mit seiner Liebe zu deinem Glory House, zu den Leuten in deinem Glory House. Oder er möchte dich füllen mit ganz neuer Liebe für die Menschen in deiner Jugendgruppe. Oder er möchte dich füllen mit ganz neuer Liebe für deine Gemeinde oder für die Gemeinden, in denen du predigst oder in denen du dienst. Er möchte dich ganz neu füllen mit Liebe zum Leib Christi. Herr Paulus hat gesagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Halleluja. Und Heiliger Geist, ich sage gerade jetzt, oh, füll uns ganz neu mit deiner Liebe. Füll uns ganz neu mit deiner Liebe. Oh, füll uns ganz neu mit deiner Liebe. Oh, lass es zu, dass der Heilige Geist dich berührt. Schau einfach auf Jesus. Schau jetzt auf Jesus. Also das ist jetzt ein sehr entscheidender Moment. Das ist jetzt nicht, du kannst jetzt nicht sagen, okay, jetzt ist die Predigt vorbei, jetzt ist es erledigt. Sondern das ist der entscheidende Punkt, wo wirklich das Herz von Jesus dein Herz beleuchtet. Wo es er dein Herz beleuchtet. Halleluja. Und wo er etwas ganz Neues von seinem Herzen in dein Herz hineinlegt. In Jesu Namen. Halleluja, weißt du, es gibt nichts Kostbareres als das Herz von Jesus. Oh, Jesus. Und er füllt dich ganz neu mit etwas von dieser hingegebenen, geduldigen, glaubenden, ewigen Liebe zu seinem Leib. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Jemand kann ans Keyboard kommen und nebenher spielen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Streck dich einfach aus. Halleluja. Also das Herz seiner Liebe setzt sich frei in deinem Herzen. Das Herz seiner Liebe übernimmt dein Herz ganz neu. Oh, Halleluja. Also einigen gibt er wirklich eine tiefe Offenbarung. Das kann manchmal fast schmerzhaft sein. Also wenn du wirklich seine Liebe siehst zu seinem Leib. Also er liebt sein Leib mit Schmerzen manchmal. Ja, weil er gibt sich hin, er hat sich hingegeben. Und er hat ein Herz von übernatürlicher Zerbrochenheit über sein Leib. Oh Jesus, danke Herr, dass du dieses Herz ganz neu in uns offenbarst, Herr, in jedem Einzelnen von uns, Herr. Geh noch ein bisschen tiefer, Herr. Geh noch ein bisschen tiefer, Herr. Geh noch ein bisschen tiefer, Herr. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Danke Herr. Danke Herr. Danke, Herr, dass in deiner Liebe vollkommener Glaube ist, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass deine Liebe niemals aufhört, Herr. Sondern mit ewiger Liebe liebst du deine Braut. Oh, mit ewiger Liebe liebst du dein Leib. Oh, wir danken dir, Jesus. Oh, ja, mach unsere Herzen weich, Herr. Mach unsere Herzen weich heute Morgen, Herr. Mach unsere Herzen weich. Korea sika na na mashi karara. Ore kabara la mashi karara. Oh, oh, gib ihnen etwas von deiner Liebe, Herr. Gib ihnen etwas von deiner Liebe, Herr. Jesus. Corrida passando da na e arara la massando ro ro ro ro ora passando da na na na na na na ora passando da na na na na na na na si arara la la lando ro ro ro ro e arara la la lando ro ro ro ro e arara la la mando ro ro ro ro e arara la la lando ro ro ro ro ro ro ro alleluia. Oh, komm, erheb mal deine Stimme und sing einfach mal im Geist, sing einfach mal in Sprache. Einfach dein Liebeslied. Das Liebeslied der Braut. Das Liebeslied der Braut zu ihrem Bräutigam. Oh, Heiliger Geist, füll uns mit dem Liebeslied des Bräutigams. Oh, füll uns mit dem Liebeslied des Bräutigams. Oh, füll uns ganz neu mit dem Liebeslied des Bräutigams. Oh, la la la na na na na na na na. Oh, la la la no no no no no no no no. Oh, la la la man no no no no no no. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh Jesus, füll uns mit deiner Liebe. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh shara na na na na na na na. Ira la do do do do do do do do na na na. Ira la na do do do. Oh Vater, gib uns eine Offenbarung deiner Braut, Herr. Gib uns eine Offenbarung. Lass uns deine Braut sehen. So wie Jesus sie sieht. Oh, lass uns deine Gemeinde in allen Denominationen und Konfessionen, Herr, lass uns deine Gemeinde sehen, so wie Jesus sie sieht. Oh, mach unser Herz weit, Herr. Oh, mach unser Herz weit mit deiner Liebe. Mach unser Herz weit mit deiner Liebe. Chikarandando Korabasia Namando Dodo. Oh, komm noch tiefer, Heiliger Geist. Oh, ja, Ramando Dololo. Oh, ja, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Oh, lass es jenseits von unserem Verstand gehen, Herr. Herr, lass es jenseits von Gedanken gehen, wo wir sagen, ja, wir müssen ja die Gemeinde lieben, wir müssen ja seine Braut lieben. Nein, lass es wirklich eine tiefe Offenbarung werden in unserem Herzen, eine Offenbarung deines Herzens, Herr. Eine Offenbarung deines göttlichen, übernatürlichen Herzens, Herr. Oh, gib uns etwas von deinem Herzen gerade jetzt. Gerade jetzt, Herr. Gerade jetzt, Herr. Shikaramanda karabasi karananananana. Oh, shararananana. Ora basi karalando do do do bossanda da da da da. Ora basanda da na na na na. Oh, lass uns tiefer gehen, Herr. Lass uns tiefer gehen, Herr. Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, Jesus, oh Jesus. Oh, neu, neu von dir, neu von dir, neu erfüllt mit dir. Halleluja. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr, dass du mit diesem Glauben deine Braut siehst. Danke, dass du uns auch als Glory Life Netzwerk mit diesem Glauben siehst, Herr. Danke, dass du uns alle mit diesem Glauben siehst. Danke, dass wir alle im Zentrum deiner Aufmerksamkeit sind. Im Zentrum dieser Liebe sind, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Ja, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, siehst dich noch wie abgeschnitten vom Leib Christi. Du siehst dich noch wie getrennt, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hast du noch nie wirklich dich bewusst entschieden, zum Leib Christi zu gehören. Du bist vielleicht irgendwie christlich aufgewachsen, aber du hast dich nie wirklich bewusst entschieden, zum Leib Christi zu gehören. Du bist nie bewusst durch diese Tür durchgegangen, die Jesus heißt. Hast du nie bewusst gesagt, ja, Jesus sei du, der Herr meines Lebens. Oder du hast es gesagt, aber dann bist du alleine unterwegs gewesen und nicht in Verbindung mit seinem Leib gewesen. Und jetzt ist es so, ja, okay, du allein mit Jesus, aber das funktioniert nicht auf die Dauer. Das funktioniert nicht. Und du bist hier und du siehst dich noch wie getrennt vom Leib Christi. Schau einfach mal im Geist, sehe ich mich als ein Teil des Leibes Christi oder sehe ich mich noch wie getrennt oder am Rand, ganz am Rand vom Leib Christi? Halleluja, die Bibel sagt, er möchte die, die einst ferne waren, möchte er nahe machen. Halleluja. Und wenn du sagst, jawohl, ich glaube, ich sehe mich da drin in diesem Bild, ich fühle mich wie abgeschnitten vom Leib Christi, warum auch immer, vielleicht hast du Verletzungen erlebt, vielleicht hast du selber verletzt, was auch immer, ist egal. Jesus liebt dich und er möchte dich wiederherstellen und er möchte das Auto deines Lebens wieder auf die richtige Spur bringen. Oder du siehst dich irgendwie ganz am Rand, ganz weit weg. Er möchte dich nahe heranholen. Und wenn dich das betrifft, wenn dich eins von diesen Dingen betrifft, dann möchte ich gerade jetzt mit dir und für dich beten. Und Jesus wird dich einfach nahe heranholen. Und wenn dich das betrifft, deswegen, einfach damit ich für dich beten kann, streck einfach mal deine Hand aus, sodass ich sehen kann, da wo du bist. Wenn du über Livestream zuschaust, du kannst auch deine Hand ausstrecken. Ich sehe es zwar nicht, aber ich nehme dich mit hinein in dieses Gebet. Ja, Gott sieht deine Hand, deine Hand, deine Hand. Es sind einige Hände hier im Raum. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, nimm mich mit rein in dieses Gebet. Halleluja. Dann einfach ist jetzt deine Gelegenheit, das festzumachen. Halleluja. Und Jesus will dich nahe, nahe an sein Herz ziehen. Halleluja. nahe an sein Herz. Und ich möchte einfach mit dir und für dich beten. Und jeden über Livestream nehme ich mit rein. Und wenn du sagst, ja, das bin ich, einfach, dann möchte ich einfach, dass du einen zweiten Schritt gehst, einfach als Zeichen, jawohl, ich will nahe kommen. Komm einfach hier zu mir nach vorne und wir wollen hier zusammen beten. Wir wollen hier das zusammen festmachen und du sollst nicht mehr länger fern sein, du sollst nicht mehr länger irgendwo ganz hinten im Raum sein, sondern du sollst hier vorne sein, wirklich in der Nähe von Jesus, in der Nähe, im Zentrum seines Leibes. Komm einfach nach vorne, Halleluja, wenn dich das betrifft, komm einfach nach vorne, komm einfach nach vorne, komm einfach nach vorne, wenn dich das betrifft und sagst, jawohl, ich möchte das jetzt festmachen. Dann komm einfach nach vorne. Halleluja. Jesus liebt dich und er zieht dich einfach an sein Herz. Er zieht dich an sein Herz. Er zieht dich an sein Herz. Er zieht dich an sein Herz. Er ruft dich und sagt, ja, komm an mein Herz. Komm an mein Herz. Komm an mein Herz. Komm an mein Herz. Oh, komm an mein Herz. Komm an mein Herz. Komm an mein Herz. Komm an mein Herz, gerade jetzt. Oh, Jesus. Oh, komm an mein Herz, sagt Jesus. Komm an mein Herz, sagt Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen, der hier nach vorne gekommen ist, Herr, gerade jetzt, Herr, dass du ihn siehst, Herr, du hast ihn gezogen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt die Mauer einreißt, Herr. Oh, die Mauer einreißt, Herr, jetzt in Jesu Namen, Herr. Oh, und dass er nah an dein Herz kommt, Herr, in dem Namen Jesu Christi, Herr. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Angenommen und angekommen, Herr. Danke, Vater, für dein liebes Herz, Herr. Danke, Vater, für dein liebes Herz, Herr. Oh, danke, Herr, dass du jeden Einzelnen hier nahe an dein Herz heranziehst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ihr Lieben, sprecht mir einfach mal folgendes Gebet nach. In eurer Sprache und sagt einfach, Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und dass du mein Erlöser bist. Und gerade jetzt empfange ich dich in mein Herz und ich sage, sei du der Herr meines Lebens. Gehe jetzt hinein in das Haus meines himmlischen Vaters durch die Tür, die Jesus ist. Danke, Vater, für deine Liebe. Herr, vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Und mach du jetzt mein Leben neu. Fülle mich mit deiner Liebe. Gerade jetzt. In Jesu Namen. Amen. Vater, in dem Namen Jesus, füll sie mit deiner Liebe, Herr. Füll sie. Füll sie, Herr. Füll sie. Auch jeden, der über Livestream zuschaut, füll jeden Einzelnen mit deiner Liebe. Oh, füll jeden Einzelnen mit deiner Liebe, Herr. Oh, danke, Vater. Oh, nicht mehr länger fern, sondern nah. Oh, nicht mehr länger von Ferne schauen, sondern von nah. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Werk. Danke, Jesus, für dein Werk. Danke, Jesus, für dein Werk. Für dein Werk der Liebe. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du das Weisen Herz entfernt hast und dass du uns stattdessen das Herz der Sohnschaft gegeben hast, Herr. Oh, ich segne jeden Einzelnen auch hier vorne, jeden, der über Livestream zuschaut, und auch jeden hier im Raum. Ich segne jeden Einzelnen, Herr, mit deinem Herzen, Herr. Herr, mit der Fülle deines Herzens, Herr, mit der Fülle deiner Liebe, Herr. Danke, Herr. Danke für dein Herz. Danke, Jesus. Wir lieben dich, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gottes Gegenwart ist hier. Wenn jemand von euch jetzt auch hier vielleicht zum ersten Mal nach vorne gekommen ist und ihr möchtet einfach noch mit jemand persönlich auch sprechen oder beten noch, dann sind hier Mitarbeiter, die einfach bereit sind, mit euch noch persönlich zu beten und zu sprechen, wenn ihr das möchtet. Und ihr dürft euch einfach gerade mal umdrehen hier. Tatjana kann Ukrainisch für die Ukrainischsprachigen. Ja, genau. Ist noch jemand vielleicht da, der auch Ukrainisch kann? Ich weiß nicht, ob jemand von den anderen jemand auch möchte, der mit ihm betet und spricht. Dann sind einfach noch Leute da, die einfach bereit sind, mit euch zu sprechen. Einfach dreht euch einfach mal um und schaut einfach, wer da ist. Und dann könnt ihr einfach noch sprechen, wenn ihr das möchtet. Wie gesagt, nur wenn ihr das möchtet. Gerade jetzt an der Stelle. Halleluja. Geben wir mal Jesus einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus, für dein wunderbares, herrliches, mächtiges Wirken. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Vater. Danke, Herr, für alles, was du tust. Halleluja. Glory. Glory, glory, glory. Und ich sag dir, wenn du über Livestream zuschaust und du hast auch hier mitgebetet und du sagst, ja, ich möchte gerne einfach in Kontakt kommen, dann schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.net. Schick uns eine E-Mail und wir schicken dir einfach als gerne kostenlos zu und wir wollen gerne mit dir in Kontakt kommen. Also schick uns einfach die E-Mail an wunder@glorylife.net. Preis den Herrn. Und ihr Lieben, jetzt wollen wir zusammen, wollen wir noch hineingeben, auch in seinen Leib. Wir wollen hinein investieren in den Bau seines Reiches. Halleluja. Ja, Gott hat viel vor mit seinem Leib. Er hat Projekte für sein Leib, ja, die wir in Liebe und im Glauben angehen. Und da darfst du hinein sein in Liebe und im Glauben. Ich habe letzte Woche schon gesagt, wir haben einige Projekte gerade laufen. Ja, ab, jetzt haben wir übrigens das genaue Datum am 26. Februar, Donnerstag, 26. Februar. Wenn ihr Leute in Rumänien kennt oder die Rumänisch sprechen, am 26. Februar vormittags um 10.30 Uhr kommt die erste Fernsehsendung. Ich weiß gar nicht, wie heißt die Fernsehsendung nochmal? Also auf Rumänisch weiß ich sowieso nicht, aber wie war nochmal der Titel, Tobi? Nein, das heißt es TV, aber unsere Sendung hat einen bestimmten Namen. Naja, ich habe es vergessen. Irgendwas mit Herrlichkeit auf jeden Fall. Weißt du, ja. Auf jeden Fall, startend mit dem 26. Februar, wird alle 14 Tage werden unsere Gottesdienste übertragen im rumänischen Fernsehen, Alpha Omega TV dort. Es ist landesweit in Rumänien zu empfangen. Und zwar wird es immer sein am Freitag Vormittag um 10.30 Uhr und dann nochmal am Samstag am späten Abend um 23.30 Uhr, direkt im Anschluss an die Sendung mit Sid Roth. Also davor ist Sid Roth und dann kommt unsere. Und also wenn du da Leute hast, die Rumänisch können oder in Rumänien sind, könnt ihr ihnen Bescheid sagen. Das läuft jetzt ab Ende Februar 14-tägig. Preist den Herrn. Außerdem läuft ja unser Kindergartenprojekt auch. Da sind wir dran. Wir haben ja das Gebäude gekauft drüben auf der anderen Seite der Straße. Preist den Herrn, dort wird ein Kindergarten unter anderem entstehen. Und wir suchen noch Leute, die auch dieses Projekt mit unterstützen wollen, Erzieher, Erzieherinnen, aber auch Leute, die sonst sagen, ich habe da ein gewisses Know-how, um dieses Projekt aufs Gleis zu setzen. Einfach Kindergartenprojekt, Kindergarten Wonneland e.V., so heißt der Verein, ja, der jetzt demnächst eingetragen wird beim Amtsgericht. Genau. Halleluja. Okay, also du hast wirklich allen Grund, mit Dankbarkeit und mit Freude zu säen, zu investieren in das Reich Gottes. Und wir wollen heute Morgen auch im Glauben proklamieren, was wir glauben, wenn wir unseren Zehnten geben ins Reich Gottes, wenn wir unsere Saatkörner säen ins Reich Gottes, gemäß dem Wort Gottes. Da gibt es konkrete Verheißungen und die wollen wir proklamieren. Ja, und lassen Sie es einfach von oben nach unten zusammen proklamieren. Als Zehntengeber proklamiere ich heute, der Herr der Heerscharen hat die Fenster des Himmels über mir geöffnet und er gießt finanziellen Segen über mir aus bis zum Übermaß. Der Herr der Heerscharen bedroht den Fresser über meinem Besitz, sodass all mein Eigentum bewahrt bleibt und alle meine Geschäfte, Anlagen und Investitionen Frucht bringen. Alle Menschen um mich herum werden mich deshalb glücklich preisen. Als Sämann von finanziellen Samen für die Dinge des Reiches Gottes proklamiere ich, ich sähe hiermit finanzielles Saatgut in den Boden der Herrlichkeit Gottes hinein. Dort wird es mächtig aufwachsen, sich multiplizieren und Frucht bringen, 30, 60, 100-fach und darüber hinaus. Im Glauben erwarte ich eine mächtige Ernte in meinem Leben. Geistlich, seelisch, körperlich, materiell und finanziell. Amen. Glaubst du das? Halleluja. Okay, dann darfst du jetzt den Heiligen Geist fragen, was du säen sollst. Du hast immer die Möglichkeit, bei uns in zwei Arten zu geben. Entweder in bar hier vor Ort, in den Eimer reingeben oder die Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl zu nutzen. Die eine Hälfte nimmst du mit nach Hause zum Überweisen. Oder du kannst auch direkt, wenn du über Livestream zuschaust, kannst du direkt überweisen mit der IBAN oder du kannst PayPal nutzen oder du kannst mit deiner Kreditkarte auf unsere Homepage gehen und dort geben. Halleluja. Lass uns die Eimer durchgehen hier vor Ort. Ihr über Livestream, nutzt die Möglichkeiten, lasst uns zusammen geben. Und während wir geben, lese ich euch noch ein paar starke Zeugnisberichte vor von dem, was Gott die letzte Woche getan hat. Es sind so viele Sachen, die passiert sind, das ist der Hammer. Völlig unabhängig jetzt von dem, was sonst noch an Zeugnissen kommt, hatten wir ja einige Veranstaltungen die letzte Woche auch, wo Gott mächtig gewirkt hat. Zum einen, letzten Sonntag hatten wir Herrlichkeit zum Wundergottesdienst in Hamburg. Ja, da waren wir, am Montag waren wir dann auch noch in unserem Glory Life Zentrum in Hamburg. Und da haben wir einige auch starke Wunder erlebt. Zum Beispiel eine Frau, die hatte durch einen Bruch eine um 3 Zentimeter verkürzte Sehne. Das heißt, die Sehne war 3 Zentimeter zu kurz im Fuß, konnte deshalb bestimmte Bewegungen nicht mehr machen. Und sie hat wirklich unter Tränen demonstriert, wie sie wieder ihre Füße normal bewegen kann. Sie hat gesagt, die Sehne ist übernatürlich gewachsen. Preist den Herrn, um 3 Zentimeter, übernatürlich verlängert. Eine andere Frau hatte so starken Bluthochdruck, dass sie Seheinschränkungen hatte, dass sie starke Kopfschmerzen hatte. Außerdem hatte sie noch zusätzlich Nackenwirbelsäulenprobleme und Gott hat sie komplett geheilt. Keine Schmerzen, keine Einschränkungen mehr beim Sehen, keine Einschränkungen im Nacken. Preist den Herrn auch. Das war ein starkes, sofortiges Wunder. Und noch viele andere Sachen sind sofort passiert. Eine Frau, die war am Sonntagabend dabei, sie hatte seit 10 Jahren Essstörungen. Und es war so schlimm, dass sie immer auch zwanghaft an Essen denken musste. Mal hat sie gar nichts gegessen, dann zu viel gegessen. Es waren einfach Störungen, sie musste immer an Essen denken. Das ist diese Störung, dass einfach Essen wie ein Riesending ist. Und das Thema hat ihr ganzes Fühlen und Denken beherrscht. Und sie hat auch körperliche Symptome dadurch gehabt, durch diese Essstörungen, Magen-Darm-Probleme und so weiter. Und Gott hat sie am Sonntagabend komplett freigesetzt von den körperlichen Beschwerden. Aber sie ist auch am Montagabend gekommen wieder und hat gesagt, seither hat sie diese gedanklichen Dinge überhaupt nicht mehr. Ist vollkommen weg. Sie konnte normal essen am Montag. Keine Gedanken irgendwie, was esse ich nicht, konnte normal frühstücken. Also Gott hat sie wirklich befreit von diesem Geist, der sie 10 Jahre lang gequält hatte. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Viele andere Dinge sind da passiert. Am Freitag war der Andreas in Augsburg, hat dort einen Abend der Heilung gemacht. Leute sind geheilt worden, Knieprobleme, schweröriges Ohr geheilt, bei mehreren Geräusch in den Ohren verschwunden. Jemand kann wieder besser gehen, nach Schlaganfallprobleme gehabt. Fibromyalgie hat sich verbessert. Jemand am Rollator kann jetzt besser laufen und so weiter und so fort. Preist den Herrn. Auch das war eine starke Sache. Halleluja. Gestern war Café der Begegnung für ukrainische Flüchtlinge. Es waren 115 Personen etwa da, 20 davon neu bei Glory Life. Irina hat gepredigt diesmal. Alle Menschen haben Jesus in ihr Leben aufgenommen und Gott hat Befreiung geschenkt von Panikattacken, seelischen Belastungen, Traumata, Angst. Eine Frau, bei ihr wurde ihr Bein auf die volle Länge verlängert. Die Schmerzen in der Wirbelsäule sind deutlich zurückgegangen. Ein Mann hat eine Heilung in der Wirbelsäule erlebt. Das war schon das letzte Mal. Er kann jetzt ohne Schmerzen laufen und sich im Bett wieder drehen. Mehrere Menschen waren sehr stark, wurden sehr stark vom Heiligen Geist erfüllt und haben angefangen, zum ersten Mal in Sprachen zu beten. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Auch das eine starke Sache. Und dann noch weiter, da haben wir auch noch ein Foto. Gestern waren 15 Leute auf der Straße, jedenfalls, wenn ich richtig gezählt habe, waren auf dem Foto 15 Herzchen, die auf der Straße waren zum Valentinstag auf der Königsstraße. Ja, und sie schreibt hier, die Manuela, die es geleitet hat, schreibt, die Leute waren so offen, so viele gute Gespräche. Man konnte das volle Evangelium predigen, die Leute hörten aufmerksam zu, die Menschen nahmen sich viel Zeit. Zuerst hat eine ältere Frau Jesus in ihr Leben aufgenommen. Dann hatten sie gute Gespräche auch mit Muslimen, die zuhörten, stellenweise für sich beten ließen. Dann hat ein Mann Jesus in sein Leben aufgenommen und freut sich, uns wieder in der Gemeinde zu sehen. Dann hat im Gespräch ein Mann zu weinen angefangen und es konnte für ihn gebetet werden. Ein Teenager hat Jesus in sein Leben aufgenommen. Und dann haben sich nochmal 6 Menschen für Jesus entschieden. Und dann haben sie in eine Gruppe von 8 Teenies reingesprochen und das Evangelium anhand des Evangeliumswürfels erzählt. 2 davon sind geblieben, obwohl sie von den anderen ausgelacht wurden. Aber diese 2 haben Jesus aufgenommen. Halleluja, es ist nicht stark. Sie meinten, dass es ganz warm in ihren Herzen geworden ist. Und dann haben sie noch für 4 Personen, die schon gläubig sind, gebetet. Die haben sie gefragt, ob sie schon den Heiligen Geist empfangen hatten. Aber sie haben gesagt, nein, sie haben nicht den Heiligen Geist empfangen. Und so durften wir die Taufe im Heiligen Geist freisetzen. Und alle haben es gespürt und waren begeistert. Halleluja. Preist den Herrn. Dann hat sie noch ein Kind für Jesus entschieden. Jesus in sein Herz eingeladen. Es wurde ihm ganz warm ums Herz. Und außerdem haben sie für Kranke gebetet. Bei einem Handgelenk, das schmerzte aufgrund eines Sturzes, hat er es nach dem Gebet gedreht und bewegt und er war sehr erstaunt, dass die Schmerzen weg waren und war ganz begeistert. Er ist noch nicht gläubig, aber es zieht ihn auf wunderbare Weise. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Ja, also, ihr Helden auf der Straße, komm, geben wir mal dem Straßenteam, dem Kaffee der Begegnungsteam, dem Heilungsteam am Freitag in Augsburg, dem Hamburger Team, geben wir ihnen mal einen ganz kräftigen Applaus. Halleluja. Das war wieder eine starke, starke Erntewoche in Jesu Namen. Amen.